Die eingefrorene Flunder. Captain Tolpatsch und sein Cousin François standen an Bord der Flunder und spielten Daumenhakeln. Mitten in der Arktis. 1, 2, 3, 4. Mit den Daumen hakeln wir. Oh, unmöglich. Dieser majestätische Daumen kann nicht verlieren. Hat er aber schon. 4-mal hintereinander. Also hören wir auf mit diesem fummeligen Fingerhakeln und schauen wieder in die Ferne. Vielleicht finden wir was. Wenn du denkst, du bist so gut, was spricht dann dagegen, noch ein Daumenduell zu machen? Walli, das Walross, das neben den beiden an Deck lag, verdrehte die Augen. Na schön, bin ja kein Spielverderber. 1, 2, 3, 4, mit den Daumen hakeln wir. Also hakelten die beiden weiter und weiter. Da. Hab wieder gewonnen. Okay, aber die Runde 231 gewinne ich. 1, 2, 3, 4. Ein seltsames Geräusch unterbrach die beiden. Die Flunder hatte sich festgefahren. Im Eis. Oh, ei, wir hatten nur unseren Fingerkram im Kopf und jetzt sind wir eingefroren. Wir stecken fest. Also, 1, 2, 3, 4. Nicht jetzt. Wir müssen freikommen, bevor wir für immer festsitzen. Was für ein Glück, François, dass ich vorgesorgt und dir gesagt habe, dass du unseren unverzichtbaren Eisbrecher einbauen musst, richtig? Oh, richtig. Ach, übrigens, ich hab's vergessen. Ah, wir brauchen die Paw Patrol. Die befand sich allerdings am Strand der Abenteuerbucht und genoss das schöne Wetter. Marshall hatte es sich gerade unter einem Sonnenschirm gemütlich gemacht, als Alex und seine Freundin angelaufen kamen. Hey Freunde, was ist los? Es ist so heiß heute. Wirklich heiß. Wollt ihr bei mir im Schatten sitzen? Danke, Marshall. Schon viel kühler. Kein Problem, ich teile gern. Das ist nett von dir. Ryder war neben den dreien aufgetaucht. Hallo, Captain. Von wo aus rufen Sie denn an? Ich rufe aus der Arktis an. Aber wenn wir nicht bald Hilfe bekommen, werden wir selbst ein Teil der Arktis. Wir sind eingefroren. Wir stecken fest. Die Paw Patrol ist schon unterwegs. Kein Einsatz zu eisig, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Strandzentrale. Ryder braucht uns. Die Fellfreunde rannten los. Doch Marshall riss im Vorbeilaufen einen Sonnenschirm aus dem Sand und rollte mit ihm über den Strand bis zur Zentrale. Vorsicht, pass auf! Doch da lagen bereits alle im Sand. Tja, jetzt sind wir alle im Schatten. Zusammen stiegen die Fellfreunde in den Fahrstuhl der Strandzentrale und schlüpften auf dem Weg hinauf in ihre Einsatzanzüge. Doch dieses Mal setzten sie sogar warme Mützen auf. Ryder erwartete sie bereits vor dem großen Bildschirm. Auch er trug Winterkleidung. Die Helfer auf 4 Pfoten sind bereit, Captain Ryder. Sind wir nicht zu warm angezogen für dieses Wetter? Wir haben einen Rettungseinsatz im Eisfell, Freunde. Oh nein, hat sich die Flunder festgefahren? Ja, sie steckt gerade fest in sehr dickem Eis. Und wir müssen sie befreien. Für diesen Einsatz brauchen wir Rubble. Du musst mit deinem Unterwasserbohrer schön vorsichtig das Eis rund um die Flunder durchschneiden. Rubble ist der Retter! Aber komm nicht zu nah ran, sonst kann das Schiff kaputt gehen. Und deshalb musst du, Rocky, mit deinem Unterwasserschweißgerät alles Eis rund um die Flunder schmelzen, an das Rubble nicht herankommen kann. Rocky rockt! Klasse! Und weil es in der Arktis so kalt ist, habe ich einen arktischen Experten dazu geholt. Hallo, Fellfreunde! Ein kleiner Husky erschien auf dem Bildschirm. Hey, Everest! Ja, willkommen an Bord! Everest, da du dich in der Arktis so gut auskennst, musst du uns helfen. Bei Eis und Schnee ist doch klar, bin ich da! Alles klar! Die Helfer auf 4 Pfoten legen los! Die kleine Plattform, auf der sie standen, senkte sich ab und brachte sie hinunter in den Sea Patroller, ihre schwimmende Einsatzzentrale. Sky, Rocky und Chase hüpften auf die Bänke auf der linken Seite und Rubble, Zuma und Marshall auf die rechte. Motor starten, Robohund! Rundherum um die Strandzentrale begann sich der Boden zu drehen. Dann rollten Rockys Recycling-LKW und Rubbles Schwimmkran mit dem Unterwasserbohrer in den Bauch des Sea Patrollers. Robohund, stechen wir in See! Der Steg vor der Strandzentrale öffnete sich und machte den Weg frei. Und als wenig später auch Everest bei ihnen an Bord war, konnte es endlich losgehen. Als sie die Arktis erreichten, schauten Ryder und die Husky-Hündin sich aufmerksam um. Halte immer Ausschau nach der Flunder. Sie muss hier irgendwo sein. Ryder! Da vorn! Überall waren Eisberge. Wir müssen Abstand halten. Eisberge sind unter dem Wasser viel größer, als wir über dem Wasser sehen können. Danke für die Warnung. Zuma, wir brauchen dich und dein U-Boot, um zu sehen, wie groß der Eisberg unter Wasser ist. Ab ins Wasser! Zuma sprang sofort in sein Boot. Die Rampe des Sea Patrollers öffnete sich. Und schon war er im Wasser. Zuma umkreiste den Eisberg. Robohund, bieg links ab oder du rammst den Eisberg! Der Robohund riss das Steuer scharf zur Seite, wodurch die Fellfreunde fast von ihren Sitzen rutschten. Da ist noch einer! Robohund, hart Steuerbord! Los! Festhalten, Freunde! Um ein Haar hätte der Sea Patroller den Eisberg gerammt. Du machst das wirklich toll, Zuma. Da ist die Flunder. Ich sehe sie auch. Wartet, Robohund, halt an. Das Eis ist zu dick. Doch der Sea Patroller fuhr geradewegs auf die riesige Eisdecke vor ihnen zu. Erst im letzten Moment konnte der Robohund bremsen. Puh, gut erkannt. Das dicke Eis hätte unseren Rumpf zerstören können, Captain Tollpatsch. Danke, dass ihr gekommen seid, Ryder. Es wird langsam echt kalt hier oben. François fuchtelte mit zwei Fahnen in der Luft herum. François, versuchst du Ryder mit diesen Fähnchen etwas zu sagen? Genau das versuchte er. Ein Winksignal. Er benutzt Fahnen, um eine Nachricht zu senden. Es war nicht meine Schuld. Was sagt er mit den Fahnen? Es sieht so aus, als würde er sagen, mein Käse braucht einen Hut. Was? Nun wechselten sich Captain Tollpatsch und François mit den Fähnchen ab. Es ist François' Schuld, weil er immer weiter Daumen hakeln wollte. Ist es nicht. Die beiden rangelten so sehr am Deck herum, dass das Handy herunterfiel. Hey, wie wär's, wenn wir einfach alle sicher nach Hause bringen würden? Das wollte ich doch sagen. Rubble, leg mit dem Eisbohren los. Aber denk dran, nicht zu nah ranfahren, sonst könntest du die Flunder anbohren. Rubble ist der Retter! Mit seinem Schwimmkran konnte Rubble ebenfalls abtauchen. Und schon bald schwammen er und Zuma unter der Eisscholle zur Flunder. Ganz schön dunkel unter Wasser. Kein Problem, ich mache etwas Licht. Ruff, ruff, Unterwasserscheinwerfer! Zuma strahlte den Bauch der Flunder an, damit Rubble loslegen konnte. Ruff, Bohrer! Das ist mal was anderes. Ich musste vorher noch nie nach oben bohren. Mit seinem Unterwasserbohrer bohrte Rubble zwei Löcher ins Eis. Aber die reichten nicht, um das Schiff frei zu bekommen. Ich komme nicht näher ran, sonst geht die Flunder kaputt. Ich muss aufhören. Du hast recht. Rocky, du bist dran. Solange meine Tauchausrüstung mich trocken hält, bin ich bereit. Rocky sprang in seinen schwimmenden LKW, lenkte ihn ebenfalls direkt unter die Eisscholle und öffnete dann das Dach. Mit Taucheranzug und Unterwasserschweißgerät paddelte der Mischling vorwärts. Dann legte er los und die Flamme schmolz das Eis rund um die Flunder weg. Toll gemacht, Fellfreunde. Ich möchte auch gern mithelfen, Ryder. Danke, Everest. Robohund und der Sea Patroller werden den Rest erledigen. Wir haben nämlich einen neuen Eisbrecher. Rund um den Bug und die Luke des Sea Patrollers erschien ein Panzer aus Metall. Die Flunder ist wieder frei vom Eis. Jetzt kommt der Eisbrecher prima durch zur Flunder. Robohund, vorwärts! Der Robohund gab Vollgas und der Sea Patroller riss eine breite Schneise ins Eis. Ja! Okay, Robohund, lass uns umdrehen und die Flunder rausschleppen. Rasch befestigten sie ein Seil zwischen dem Schiff und ihrer schwimmenden Einsatzzentrale. Wir sind direkt hinter euch! Captain Tollpatsch drückte den Gasknüppel nach vorne. Doch die Flunder bewegte sich nicht. Das ist nicht gut, oder? Nein, ich fürchte, der Motor ist eingefroren. Wenn sie nicht bald losfahren, wird das Wasser wieder zu Eis werden. Falls du noch weitere Pfoten brauchst, ich bin hier. Danke fürs Angebot, Everest. Aber im Moment brauche ich nur Unterwasserfahrzeuge, um die Flunder von hier wegzukriegen. Und zwar schnell. Ich wünschte, ich könnte auch unter Wasser helfen. Aber das Schneemobil von Everest konnte nun mal nicht schwimmen. Okay, Rocky und Rubble, ihr müsst die Flunder anschieben. Und Zuma, du hast die schwierigste Aufgabe. Du musst vorwegfahren und den Bug mit deinem U-Boot ziehen. Alles klar, Ryder. Ich bin der Retter. Wir sollten uns beeilen, ehe das Eis wieder zufriert. Jeder der Fellfreunde wusste genau, was er zu tun hatte. Alle Achtung, das ist aber ein spezieller Service. Folgen Sie uns durch den Kanal, den wir durch das Eis gebahnt haben. Bald war die Flunder wieder frei, aber... Ryder, Eisberge! Ja, da sind einige. Wir brauchen noch jemanden unter Wasser, der uns hilft, damit wir sie auf keinen Fall rammen. Everest, hast du Lust, dich mit einer Unterwasserausrüstung nass zu machen? Ich darf helfen? Ja, ich bin schon zur Stelle. Everest war im Nu umgezogen und steckte jetzt in einem Taucheranzug. Tumbleboard! Cool! Auf ihrem Unterwassersurfbrett wirbelte Everest durchs Wasser und manövrierte die anderen sicher durch die Eisberge. Wow! Okay, alle zusammen! Links! Links! Jetzt rechts! Rechts! Captain Tolpatsch und François fühlten sich wie in einer Achterbahn. Oh, Ryder, da ist ein gigantischer Eisberg und wir können ihm nicht ausweichen! Alles klar! Mal sehen, was dieser Eisbrecher kann, Freunde. Robohund, volle Kraft voraus. Mit voller Wucht lenkte der Robohund den Eisbrecher genau gegen den riesigen Eisberg, der in der Mitte durchbrach. Ja! Geschafft! Juhu! Ihr habt's geschafft! Auch Captain Tolpatsch war begeistert. Toll gemacht, Paw Patrol! Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Jetzt musste Rocky nur noch den Motor der Flunder reparieren. Versuchen Sie es jetzt, Captain. Perfekt, Rocky. Jetzt schnurrt der Motor wie ein kuscheliges Kätzchen. Haben Sie schon. Wir dürfen die Überraschung nicht verpassen. Eine Überraschung? Doch die musste warten, bis die Fellfreunde zurück in der Abenteuerbucht waren. Und? Wie hat dir der Einsatz auf See gefallen, Everest? Es hat Spaß gemacht. Glaubst du, ich darf das Turboboard irgendwann nochmal benutzen? Natürlich. Was nützt uns unsere neueste Abenteuerbucht-Rettungsschwimmerin ohne ihr Turboboard? Du meinst... Willkommen bei den Rettungsschwimmern. Ja! Herzlichen Glückwunsch! Das muss gefeiert werden mit einem Daumenduell. Und ich werde dich wieder besiegen. Wirst du nicht. Werd ich doch. 1, 2, 3, 4. Mit den Daumen hakeln wir. In Momenten wie diesen bin ich froh, dass wir keine Daumen haben.